ganzes Land in aller Welt ist es bekannt. Seit 45 nicht mal der eigene Herr bekamen BRD und die DDR. Millionen Menschen 40 Jahre bewacht, das haben uns die Alliierten gebracht. Stacheldrahttürme sind